Am 30. Januar 1933 ist das schöne Showspektakel im Deutschen Reich vorbei. Autoren, Komponisten, Bühnenbildner, Musiker, Darsteller und viele andere Künstler müssen ihre Koffer packen oder sich verstecken und mit dem Schlimmsten rechnen. Die Unterhaltung und das Kulturleben werden arisch und damit für eine lange Zeit armselig und flach. Von einem alles nivellierenden Furor Teutonicus beherrscht. Ein tausendjähriger Größenwahn der Kleingeister beginnt.